Hallo, hallo, hallo and an amazing, wonderful good morning. Hallo, hallo, hallo und einen wundervollen und fantastischen guten Morgen. Back, we are here in Sao Paulo teaching you. Wir sind hier in Sao Paulo und lehren euch. So, they've become his reward. Sie sind zu seiner Belohnung geworden. You know, we have had so many mystical ideas about this. Wir haben so viele mystische Vorstellungen darüber gehabt. Let's all serve Jesus for eternal reward. Lasst uns Jesus zur ewigen Belohnung dienen. I agree. Ich bin einverstanden. I don't think we should serve Jesus for any earthly reward. Ich glaube nicht, dass wir Jesus für irgendeine irdische Belohnung dienen sollten. But remember, the heavenly reward, the eternal reward is people. Denk dran, die ewige himmlische Belohnung sind Menschen. So what does it mean? Was bedeutet das? Look, I'm going to show you another aspect of this truth. Ich zeige dir einen weiteren Aspekt dieser Wahrheit. If Paul would have been more concerned to build his own ministry than to serve and love people. Wenn Paulus mehr damit beschäftigt gewesen wäre, seinen eigenen Dienst aufzubauen, als den Menschen zu dienen und sie zu lieben, he would have had no choice but to use people to build his ministry. Hätte er keine andere Wahl gehabt, als Menschen für den Aufbau seines Dienstes zu benutzen. Think about this. Überleg mal. Every time you use people to build your ministry, even though it's a good Christian ministry. Jedes Mal, wenn du Menschen benutzt, um deinen Dienst aufzubauen, auch wenn es ein guter christlicher Dienst ist, you are misusing your own crown of reward. Missbrauchst du deine eigene Krone der Belohnung. So that's why I keep insisting. Guys, use money. Never, never, never in your life, people. Deshalb betone ich immer wieder, benutze Geld. Benutze nie, nie, nie in deinem Leben Leute. We did an event here in Brazil. Wir hatten eine Veranstaltung hier in Brasilien. And we had 18 of our students from the school with us. Und wir hatten 18 Studenten unserer Schule mit dabei. And I taught and they prophesied and prayed for the sick. Ich lehrte und sie prophezeiten und beteten für die Kranken. Guys, I tell you what, I sat there and I refused to pray for the sick. Ich saß einfach da und weigerte mich, für die Kranken zu beten. As I watched my student, I had to fight tears. Als ich meine Studenten beobachtete, musste ich mit den Tränen kämpfen. As I looked them one after the other, one of them would probably be dead now. Als ich sie alle anschaute, einer von ihnen wäre jetzt wahrscheinlich tot. Another one would probably have a destroyed marriage. Ein anderer hätte wahrscheinlich eine zerstörte Ehe. You know, I looked at the students and I think, is there any greater crown of reward? Is there any better reward? Ich sah die Schüler an und dachte, gibt es eine größere Krone der Belohnung? Gibt es eine bessere Belohnung? Than pouring my life into people and now these people are showing the love of Jesus to other people. Als mein Leben in Menschen zu investieren und jetzt zeigen diese Leute anderen Menschen die Liebe Jesu. So one day you can stand before Jesus. Eines Tages kannst du vor Jesus stehen. And Jesus say, I have an incredible reward for you. Und Jesus sagt, ich habe eine großartige Belohnung für dich. And you might think, well, what reward will there be for me? I never built a big ministry. Und du würdest sagen, welche Belohnung wird es für mich geben? Ich habe nie einen großen Dienst aufgebaut. What reward is he going to give to me? I never preached to thousands. Welche Belohnung wird er mir denn geben? Ich habe nie vor 1000 Menschen gepredigt. Never think like this. Denke niemals auf diese Weise. Think what we have learned through Jesus. Erinnere dich, was wir von Jesus gelernt haben. He says, do not gather money here on earth, but give it to the poor and you will have a reward in heaven. Think about this thought. Er sagt, sammelt nicht Geld hier auf Erden, gebt es den Armen und ihr werdet eine Belohnung im Himmel haben. Denk über diesen Gedanken nach. See, Jesus never said, don't spend money on yourself. Jesus hat nie gesagt, dass man kein Geld für sich ausgeben soll. He never says, don't have money. Er hat nie gesagt, dass man kein Geld haben soll. He never even said, don't enjoy money. Er hat auch nie gesagt, dass man Geld nicht genießen soll. He said, don't accumulate it. Er sagte, dass man es nicht anhäufen, but give it to the poor, sondern den Armen geben soll. How can you get reward in heaven if you give to the poor? Wie kannst du Belohnung im Himmel bekommen, wenn du es den Armen gibst? See, what reward can you have? Welche Belohnung kannst du bekommen? You really think that in heaven you're going to get lots more money? You won't need money there. Glaubst du wirklich, dass du im Himmel viel mehr Geld bekommen wirst? Du wirst dort kein Geld benötigen. In heaven there will be people who will say, Jesus, I was hungry and this guy came and fed me. Im Himmel wird es Menschen geben, die sagen, Jesus, ich war hungrig Und diese Person kam und gab mir zu essen. Jesus, I had nothing, and this guy came and shared with me. Jesus, ich hatte nichts und diese Person kam und teilte mit mir. And I got to know how kind and how gracious and good you are because this person was willing to share with me. Ich habe erfahren, wie gütig, wie gnädig und wie gut du bist, weil diese Person bereit war, mit mir zu teilen. And I got to know you because this person shared with me. Ich habe dich kennengelernt, weil diese Person mit mir geteilt hat. And Jesus will look at you and say, look, here's your reward. Look at this person. Und Jesus wird dich anschauen und sagen, schau, hier ist deine Belohnung. Schau dir diese Person an. Guys. Leute. Sometimes we don't even know what it does to people to just give them a hug, look them in the eyes and say, do you know that I really love you? Manchmal wissen wir nicht einmal, was es bei den Menschen bewirkt, wenn wir sie einfach umarmen, ihnen in die Augen schauen und sagen, weißt du, dass ich dich wirklich liebe? This can be an incredible reward for you. Das kann eine fantastische Belohnung für dich sein. But Reinhard, I've done so much for people and people are unthankful. Aber Reinhard, ich habe so viel für die Menschen getan und sie sind undankbar. Keep going. Mach weiter. Because Jesus taught us that we should even be kind to the unthankful and to the evil, because that's how our Father in heaven is too. Jesus hat uns gesagt, dass wir sogar zu den Undankbaren und Bösen freundlich sein sollen, denn so ist auch unser Vater im Himmel. The Holy Spirit is just telling me to say something. Der Heilige Geist zeigt mir gerade, dass ich etwas sagen soll. For every person that has been ungrateful, unthankful and has used you. Für jede Person, die undankbar war, dich benutzt hat. And you don't want to serve them anymore. Und der du nicht mehr dienen willst. There are many, many others who have been deeply impacted and will be your reward when you stand before Jesus. Gibt es viele, viele andere, die tief beeinflusst wurden und die deine Belohnung sein werden, wenn du vor Jesus stehen wirst. So people. Also Leute. Let's never make any other thing our reward, only people. Lasst uns nie etwas anderes zu unserer Belohnung machen, sondern nur Menschen. You know what will be Jesus' reward for sacrifice? Weißt du, was Jesu Belohnung für sein Opfer sein wird? People. Menschen. Look at it in Isaiah 53. You will clearly say the reward that he needs to get for his labor, for his sacrifice is people. Wenn du in Jesaja 53 nachschaust, siehst du ganz klar, dass die Belohnung, die er für seine Arbeit und für sein Opfer bekommen wird, Menschen sind. So what's left to say then, what Paul said in the rest of this verse? Was bleibt da noch zu erwähnen, als das, was Paulus im Rest dieses Verses sagt? Now arise in the fullness of your union with our Lord. Nun erhebt euch in der Fülle eurer Vereinigung mit unserem Herrn. So Paul is saying. Paulus sagt. Guys, since you are my reward, since you are my friend, since I love you so deeply. Da du meine Belohnung bist, du mein Freund bist und ich dich so sehr liebe. Let's please walk constantly. Lass uns bitte ständig. In this incredible fullness of us and Jesus are one. In dieser Fülle deiner wunderbaren Vereinigung mit Jesus wandeln. Listen. Hör zu. If the reward of Jesus is people, then the reward of you has to be people too. Wenn die Belohnung für Jesus Menschen sind, dann muss die Belohnung für dich auch Menschen sein. That means union with the Lord. Das bedeutet Vereinigung mit dem Herrn. Bide in his love. Bleibe in seiner Liebe. See you tomorrow. Bis morgen.